Neuntens, das Jupiter-Schütze-Prinzip. Wachstum, Sinnfindung. Licht, Gnade, Toleranz, Großzügigkeit, Gerechtigkeit. Flamme des Lebens, Feuer des Glaubens. Wachstum, Expansion. Erfüllung, Erkennen der großen Ordnung. Verbindung mit dem Himmel, Glaube, Vertrauen. Begeisterung, Fördern, großartig. Innerer Ruf nach hohen Zielen. Himmel auf Erden, der große Überblick. Hohe Ideale, warmherzig. Überfluss, herausfordernde große Ziele, hohe Ansprüche. Sinnsuche, Sinnerfüllung, Lebensaufgabe. Humor, Optimismus, Glücksbringer. Geistige Brückenbauer. Schatten. Missionieren. Anmaßend. Unbescheidenheit. An den eigenen Ansprüchen scheitern. Egozentrische Sehnsucht nach Großartigkeit. Selbstgerecht, scheinheilig. Unersättlich. Arroganz, Größenwahn. Überfülle, fettsüchtig. Pathetisch, angeberisch, Übertreibung. Verschwendungssucht, Völlerei, Materialverschwendung. Heilige Kriege im Namen Gottes. Überzogener Optimismus. Verwechslung von Selbstbegeisterung mit Vollkommenheit. Hier ist unser Thema eigentlich zu Hause. Die Fülle und die Erfüllung im Finden des Lebenssinnes und die sich daraus ergebende Großzügigkeit im Umgang mit uns und anderen. Die hier ebenso beheimateten Themen Wachstum und Expansion lieben wir fast alle, dabei zu oft und zu leicht verkennend, dass all das uns nur auf entsprechend erlösten Ebenen zum Glück gereicht. Im Symbol steht die Seelenschale offen und gleichsam ausflussbereit neben und nur ein wenig über dem Kreuz der Materie, ähnlich wie es das Wort Psychosomatik darstellt. Wir müssen ein Leben lang wachsen und alle Ebenen haben da ihren Sinn und ihre Zeit. Anfangs wachsen wir als Kinder körperlich in die Höhe. Schon dabei, vor allem aber, wenn unsere konstitutionell vorgesehene Größe erreicht ist, sollten wir auf seelischer, sozialer und schließlich auf geistiger Ebene weiter wachsen und weiter werden. Ein ganzes erfülltes Leben lang. Das auf dem Gegenpol Zwilling Merkur erworbene Wissen will hier zu Weisheit heranwachsen, beziehungsweise diese sollte sich daraus entwickeln. Der archetypische Weg führt über Wissen zu Lebensphilosophie als Liebe zur Weisheit. Seit Religion und Lebensphilosophie ihren Einfluss immer mehr verlieren, neigen wir dazu, die Ebenen durcheinander zu bringen und die materiellen gegenüber den geistig-seelischen und spirituellen zu bevorzugen. Viele wachsen inzwischen, nachdem ihre vorgegebene Größe erreicht ist, gleich weiter in die Breite und Fülle und machen es sich so unnötig schwer und den Lebensweg beschwerlich. Dicke Kinder machen sich heute das ganze Leben von Anfang an im wahrsten Sinne des Wortes schwer. Übergewicht ist inzwischen, laut Weltgesundheitsorganisation, eine der beiden großen Seuchen, die unsere Zukunft bedrohen. Und natürlich gehört Fett zum Jupiter-Prinzip. Die unermesslichen, unsäglichen Fettpolster und Berge, die moderne Menschen mit sich herumschleppen, machen die Größe und die Schwere der Problematik überdeutlich. Und es ist bei weitem nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern mit jedem Zentimeter Bauchumfang wächst die Wahrscheinlichkeit zu unangenehmen und sogar fürchterlichen Krankheitsbildern. Gelenkprobleme sind wegen Überlastung noch naheliegend, aber auch Diabetes 2 und Hochdruck nehmen zu. Und sogar Herzprobleme. Mit jedem Zentimeter Bauchumfang wächst aber auch die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit. Der physische Zusammenhang ist noch unklar, der urprinzipielle liegt aber deutlich in der Vernachlässigung von Sinn und Erfüllung und dem Ausweichen in die körperliche Fülle. Wer sein Wachstum auf die körperliche Ebene beschränkt, muss sogar damit rechnen, dass es auf Organ- und Gewebeebene weitergeht, wo wir von Tumorwachstum sprechen. Tatsächlich wird es, entsprechend den Erfahrungen von Krankheit als Symbol, gerade die Organe treffen, die urprinzipiell mit den Themen verbunden sind, die auf Bewusstseinsebene verweigert werden. Wir haben also gar nicht die Wahl, ob wir ein Leben lang wachsen, sondern lediglich auf welcher Ebene, materiell oder immateriell, körperlich oder geistig-seelisch, spirituell. Hier ein Überblick, der gleichzeitig Rückblick auf schon besprochene Lebensprinzipien und Ausblick auf noch folgende ist. Zum Mars- oder Aggressionsprinzip gehören Abwehr- oder Immunsystem und das rote Blut. Wenn wir Konstruktives hineinwachsen in Lebensmut, in unsere Kraft und Energie, zu Entscheidungen und Konfrontationen verweigern, könnte das Wachstum sich etwa im Sinne von Lymphomen und Blutkrebs destruktiv ausdrücken. Wo wir bezüglich der irdischen Stier-Venus nicht lernen, im Hinblick auf sinnliche Lebensfreude zu wachsen und unseren Platz im Leben zu finden und uns dafür einzusetzen und zu sprechen, wenn wir uns nicht sinnlich und vielleicht singend am Leben freuen, uns einverleiben und mit Genuss schlucken, was wir genießen wollen, könnte das verweigerte Wachstum sich am Hals niederschlagen, in einem Kropf oder Knoten der Schilddrüse, aber auch in Krebs der Stimmbänder. Verweigern wir Wachstum im Zwilling-Merkur-Bereich, sind die Organe der Kommunikation als Bühne gefährdet, wie die Lungen, das Nerven- und Hormonsystem, mit zahlreichen Möglichkeiten von Lungentumoren über solche des Nervensystems bis zu denen der Hormondrüsen. Unerlöstes Wachstum im Mondbereich kann die weiblichen Brüste treffen, aber auch den Magen. Aber auch Magengeschwüre wachsen kraterartig in die Tiefe. Beim Sonnenprinzip kann das Herz im Sinne der Herzinsuffizienz wachsen. Mediziner sprechen dann auch vom Altersherz, was uns zeigt, wie häufig Herzenswachstum die konstruktiv erlöste Ebene verfehlt. In den Augen wächst die sogenannte Altersweitsichtigkeit und verdeutlicht uns den verzweifelten Versuch der Seele, das Naheliegende aus unserer Reich- bzw. Sichtweite zu bringen, um endlich den Überblick über die wesentlichen Dinge des Lebens wachsen zu lassen. Bei Jungfrau Merkur kann im destruktiven Fall die Angst wachsen und sich etwa bis zu Schmutzphobien oder Sicherheitswahn auswachsen. Auch der immer häufiger werdende Pankreaskrebs gehört hierher. Beim Waage-Venus-Prinzip können Eitelkeit und Genusssucht wachsen, wie auch Partnerprobleme. Und auch Nierentumore zeigen Wachstumsdefizite im konstruktiven Bereich von Beziehung und Liebe, von Harmonie und Schönheit.